Rios Wochensicht, Woche 4, 2010. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Ich habe diesmal genau zwei Themen. Zwei Themen und das für eine Dreiviertelstunde. Wie soll ich das machen? Ja, indem ich jede Menge belangloses Zeug zwischen reinquatsche. Nee, ich muss mich aber zusammenreißen, dass es vielleicht nicht noch länger wird, denn das war wirklich ein Aufreger, nicht des Monats, sondern, wenn wir jetzt nicht ein neues Jahr hätten, ja, ein relativ frisches, dann würde ich jetzt sagen, das war der Aufreger des Jahres, aber ja, man weiß ja nicht, was noch so alles kommt und ich reg mich ja ziemlich leicht auf. Ne? Naja, gut, auf jeden Fall war die große Geschichte, implementieren, ja, nee, ich möchte nicht implementieren sagen, ja, dass die Vergewaltigung von HTML5, die YouTube und Vimeo jetzt auch gemacht hat, die sind nämlich tatsächlich auf HTML5 oder machen Experimente mit HTML5 und dem Videocodec und das ist Ogg-Theora. Aber die haben jetzt einfach H264, hört sich schon an wie Hartz IV, ne? Haben die da implementiert. Und das heißt, dass YouTube jetzt experimentellerweise, genau wie Vimeo, auch diese Videos als H264 anbietet und mit HTML5. Wer Firefox hat, ab 3.5 geht es ja. Der wird enttäuscht sein, dann er wird nach wie vor ganz normal Flash-Videos sehen, denn Firefox hat richtigerweise meiner Meinung nach, dazu komme ich dann später noch ausführlich, ja, nicht den H264 Codec installiert oder eingefügt, sondern Firefox arbeitet mit Ogg-Theora. Ogg-Theora ist ein patentfreier Codec. Ich habe letzte Woche schon mal drüber was gesagt, deswegen möchte ich das jetzt nicht weiter ausbreiten mit den technischen Sachen. Ich habe letzte Woche auch schon dargelegt, dass Ogg-Theora durchaus die Qualität manchmal sogar noch besser als H264 an den Tag legt. Missverständnisse gab es offenbar, weil viele Leute veraltete Theora-Codecs nutzen und die dann doch noch deutlich schlechter aussehen. Die neuen Codecs jedenfalls ab 1.1, die sind da ganz anderen, in einer ganz andere Liga. Die spielen eben da in derselben Liga wie H264 mit und können sich wacker schlagen. Und deswegen war auch die Entscheidung von Mozilla richtig, eben den Ogg-Theora Codec zu implementieren in den HTML5 Standard. Und jetzt habe ich verschiedene Sachen im Internet aufgetan und gerade vorhin ist mir noch ein Artikel aufgefallen, ja, und da möchte ich auch noch später was darüber sagen. Ja, eine Schande auf jeden Fall für YouTube und Vimeo, dass die diesen H264 jetzt genommen haben. Denn im Gegensatz zum Ogg-Theora ist dieser nicht patentfrei, ist vollgestopft mit Lizenzforderungen und es ist ein bisschen schwierig zu erklären, denn man denkt ja, ich kann ja H264 sehen, das kostet mich nichts, also ist der frei. Ja, so ist das nicht gemeint, ja, patentfrei ist da was anderes, aber wie gesagt, ich komme da später nochmal drauf zurück. Klar, Alternativen, das wird jetzt richtig übel, weil YouTube ist ja bekanntermaßen das weltweit größte Videoportal. Und wenn die jetzt tatsächlich auf diesen Codec switchen würden, das wäre wirklich ein sehr herber Schlag. Wobei es steht da auch noch nicht ganz fest, ob das auch wirklich Googles letztes Wort ist. Denn es könnte genauso gut sein, dass YouTube nach diesen Tests dann doch wieder den Auxiora favorisiert. Aber das werden wir dann noch sehen. Es kann auch sein, dass vielleicht Google was Eigenes rausbringt. Ja, HTML5 Standard ist damit eigentlich ziemlich unterminiert worden. Die Leute scheinen es nicht ganz so zu verstehen, wie wichtig das Ganze ist mit diesen HTML5 Standards. Firefox, und das war eben in diesem Posting klar gemacht worden, auf das ich heute noch gestoßen bin. Das hat mich sehr, sehr erfreut. Bin da so richtig noch gut gelaunt im Moment, ja. Die haben also tatsächlich jetzt klipp und klar gesagt, kein H264 im Firefox, im HTML5, ganz klar, weil H264 ist patentbelastet, ist unfrei, die Lizenzkosten sind unabsehbar, was da in Zukunft noch kommen wird. Und das wurde da auch klar gemacht. Ich möchte zuerst mal noch jetzt eine Alternative aufzeigen, und zwar das Videoportal von Dailymotion. Die haben über die Internetadresse openvideo.dailymotion.com, alles verlinkt im Artikel, haben die auch dieses OGG oder nur dieses OGG-Videoformat implementiert. Mal ganz, ganz kurz, auch wenn ich letzte Woche schon das mal auseinandergepflückt habe. Also OGG ist das Containerformat. Ja, normalerweise hat es die Endung OGV, OGM manchmal auch oder .ogg. Ja, das Letztere ist aber dann, ja, verwechselt man leicht mit dem Audioformat Ogg Vorbis. Ja, Auxiora ist wieder was anderes, weil OGG ist wie gesagt das Containerformat, und Vorbis ist ein Audio-Codec für OGG, und Theora ist eben ein Video-Codec für OGG. Ja. Und deswegen ist das alles ein bisschen ja, schwierig zu erklären. Also wenn ich von Theora spreche, dann meine ich jetzt hier OGG Theora, also Theora Codec in einem OGG-Container mit der Endung .ogv. So. Und Dailymotion hat das integriert auf seiner Seite, und das schon einige Zeit übrigens. Und das läuft wunderbar, läuft sehr gut. Man kann sich auch davon überzeugen, dass die Videoqualität, natürlich vorausgesetzt, dass das Ausgangsmaterial, also das Quellvideo auch eben so gut war, wunderbar ist. Da gibt es absolut nichts dran zu deuteln. Implementation im Firefox. Ich habe jetzt den neuen 3.6 runtergeladen. Auch das noch eine interessante Geschichte. Vielleicht komme ich da auch später noch mal dazu, wenn noch Zeit ist. Dann, ja, funktioniert wunderbar, sieht auch gut aus und ja, funktioniert entsprechend schön und fließend, so wie man es gewohnt ist. Das heißt, man hat eine Seite, da ist ein OGG-Video drauf. Man sieht dann statt einem Link eben diesen ja, Player, der integriert ist in Firefox, und dort kann man das dann benutzen. Ganz anders der Google Chrome, der hat beides drin, also OGG und H264. Ja. Safari schießt natürlich mal wieder einen Bock ab. Das ist ganz klar Apples Schuld. Safari hat nur den 264 drin, und ja, warum wohl? Weil das eben auch ein Standard ist, das den Apple pushen will. Ja. H264 ist Apple liebstes Kind sozusagen. Und da haben die auch, glaube ich, dran mitgewerkelt, wenn ich das richtig weiß. Auf jeden Fall sind das die stärksten Befürworter für H264 und die stärksten Gegner für Auxiora. Und ja, was will ich dazu sagen? Ich sage jetzt mal nichts dazu, weil ich mag Apple eigentlich seit ein paar Tagen überhaupt nicht mehr. Gut ausgedrückt, ne? Muss man ganz vorsichtig zu sagen. Ich werde aber in der nächsten Wochensicht noch einiges drüber bringen, wenn dieser unsägliche, dumme Hype, ja, vorbei ist, der momentan grassiert wegen dieser vollkommen belanglosen Vorstellung irgendeines, ja, Stück Hardwares. So, whatever useless Gadget, ja, also, naja, okay. Auf jeden Fall, ich höre jetzt auf, mich über Apple aufzuregen. Die kriegen das Fett in der nächsten Wochensicht ab und ich werde auch gucken, dass ich mal bis dorthin Baldrian hole ohne Ende, ja, dass ich da nicht das Mikrofon verschlucke. Ja, also, Safari nur H264, das heißt, da wird's nichts mit Ogg anschauen. Dann gibt es noch den Opera und der unterstützt auch das Ogg-Format. Ich weiß nicht, ob er in der neuen Version auch H264 unterstützt. Kann ich jetzt nicht genau sagen, müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, man kann eigentlich mit. Ach, den Internet Explorer habe ich vergessen, ja. Also meiner Information nach hat der Internet Explorer keine HTML5 Videocodecs integriert und was das bedeutet, kann ich auch noch nicht ganz sagen. Deswegen halte ich mich da jetzt mal beim Microsoft Explorer etwas zurück. Ja, da will ich jetzt nichts weiter zu sagen. Gut, das sind die Browser, die eben diese verschiedenen Videocodecs unterstützen und das bedeutet, der einzige Browser, mit dem man kein Ogg-Video anschauen kann, ist der Safari. Ja. Das heißt, ja, deinstallieren. Ne? Safari runterschmeißen, fertig. Ne? Ja, bei allen anderen Browsern kann man zumindest mal das Ogg angucken. Aber man muss ja ganz klar sagen, jetzt nachdem eben YouTube und Vimeo drauf geschwenkt ist auf das H264, werden so meine Befürchtungen, die ja, DAWs eben knallhart das benutzen, sich keine Gedanken über irgendwelche Lizenzen machen und sich dann in 3, 4 Jahren vielleicht wundern, oder vielleicht sogar früher, vielleicht sogar in 1, 2 Jahren, dann wundern, wenn auf einmal ihre lieblingskostenlose Seiten auf einmal nur noch kostenpflichtig zu nutzen sind, weil die Firmen nämlich Unmengen an Lizenzkosten zahlen müssen für den H264-Codec. Ah, das will ja dann keiner mehr wissen, das interessiert ja keiner mehr, ne? Oder wenn auf einmal die Programme, um selbst sein Video in H264 zu kodieren, ja, wesentlich teurer sind oder überhaupt mal was kosten. Ja. Auch dann macht man sich vielleicht keine Gedanken, motzt aus anderen Gründen rum, aber ja, dann muss man sagen, ja, man selbst war zu dumm, ja, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt, dass eben hier diese trojanischen Patente, wie ich sie gerne nenne, dazu geführt haben, dass eben eine solche Situation entstanden ist. Klar, das ist der schlimmste anzunehmende Fall, ja. Aber wir wissen es von GIF, wir wissen es von MP3. Am Anfang wird die Lizenz eben ganz, ganz tolerant vergeben, ja. Für die Benutzung ist kostenlos, ja, für private Nutzung und so weiter und so weiter. Und wenn sich dann das als Standard durchgesetzt hat, dann wird das Ganze wieder ganz anders aufgezogen. Dann ist auf einmal die private Nutzung auch nicht mehr kostenlos. Dann wird auf einmal nur noch das Dekodieren kostenlos sein, aber das Encoden wird dann jede Menge Geld kosten, wie zum Beispiel bei MP3 passiert. Oder sogar die Leute, die dann das benutzen, öffentlich werden abgemahnt, wie das zum Beispiel beim GIF der Fall war, als Webseitenbetreiber von dem Patenthalter oder von dem Rechtehalter, der von GIF eben abgemahnt wurden und es wurde mehrere tausend Dollar verlangt von dem Ganzen. Das ist natürlich irgendwo, glaube ich, dann im Sand auch verlaufen. GIF-Patente gibt es übrigens nicht mehr, die sind abgelaufen zum Glück. Und jetzt, ja, mal sehen, wie es da weitergeht, aber man sieht es eben. So schön das am Anfang klingt, ja, auch mit dem H264-Codec, der ja auch freigegeben ist für die private Nutzung soweit, ja, das kann sich ganz schnell ändern, denn die Lizenzen werden jährlich neu verhandelt, also die Lizenzbedingungen werden jährlich neu verhandelt. Und jederzeit, also ja, eben nicht jederzeit, sondern jedes Jahr kann eben dann können dann die Patentinhaber sagen oder die Lizenzinhaber, so ab jetzt kostet das Abspielen Geld, ab jetzt kostet das Encoden Geld, auch im privaten Bereich. Ab jetzt muss jeder, der auf seiner Webseite eine MP4-Datei, Entschuldigung, eine H264-Datei hat, kräftig zahlen. Das ist alles möglich, ja. Man schleust hier, ja, wie gesagt, so ein trojanisches Pferd damit ein, ja, auf seine Webpräsenz. Und sowas hat nichts in einem HTML5-Standard zu suchen. Das ist ganz, ganz klar. Die Grundlage des Webs war immer, freie Standards zu nutzen, die eben ermöglichen, dass jeder seine Webseite gestalten kann, dass jeder auch neue Webtechnologien erfinden kann, ohne dass er dafür Unmengen an Lizenzgebühren zahlen muss an irgendeine Firma. Und wenn das sich ändert, dann wird es sehr, sehr schlimm werden. Das wird in einem Artikel auch genau dargelegt von Christopher Plissert auf seinem Blog. Und Christopher Plissert ist, Moment, ich hab es, ich will jetzt schon nichts Falsches sagen, deswegen gucke ich da lieber jetzt nochmal nach, was der gute Mann bei Mozilla ist. Ah, das war jetzt klar, dass ich den jetzt hier nicht so gleich finde. Moment, ich habe doch heute schon was getweetet mit ihm. So, da müsste es sein. Ja. Wer ihn übrigens bei Twitter verfolgen will, at Chris Blizzard. Ja, Chris Blizzard, ist alles zusammengeschrieben, 2Z. Da findet ihr ihn. Ja, der Director of Developer Relations von Mozilla ist er. Ja, genau. Also, jemand, der schon in der Materie drin ist. Und der hat hier in diesem Artikel eben hier ganz klar mal dargelegt, wo die Gefahren sind. Er selbst denkt, dass Google noch einen Trumpf im Ärmel hat und eben nicht komplett auf diesen H264-Standard nun setzt. Ja, das ist eine interessante Interpretation. Er sagt, Google hat On2 gekauft. Die haben ebenfalls einen sehr, sehr guten Videocodec. Und er meint, dass Google vielleicht bei YouTube dann seinen eigenen Videocodec einsetzen wird, mit vielleicht einem eigenen Containerformat. Und das wäre zumindest mal noch eine Option. Und er geht davon aus, dass eben, weil Google in letzter Zeit alles open gemacht hat, um das mal so schön zu sagen, ja, also alles offen gestaltet hat, dass auch das mit dem Videocodec passieren würde und er und praktisch Google dann einen offenen Videocodec, einen anderen offenen Videocodec bringt und dann wäre so eben der Christopher Blizzard, so wäre dann eben die Integration dieses Codec durchaus möglich, denn Mozilla will in seinem Firefox eben nur patentfreie oder beziehungsweise offene Standards implementieren und das wäre dann eventuell auch dieser neue Codec, ist auf jeden Fall Auth0ra und ist jedenfalls nicht H.264. Und deswegen sagt er auch unten klipp und klar, es wird kein H.264 in Mozilla geben. Und sie werden weiter auf Auth0ra setzen und dieses voll und ganz unterstützen und auch promoten. Und das hat mir wirklich wieder Hoffnung gegeben, denn wenn Firefox, wenn Mozilla hart bleibt und in seinem Firefox eben kein H.264 nativ unterstützt, dann kann das durchaus ein kleiner Schritt sein, dass eben der Auth0ra-Standard eben doch noch der Standard bleibt dann im Netz und das wäre immerhin schon mal ein Riesenvorteil. Also es ist noch nicht ganz vorbei. Er sagt auch hier in dem Posting ganz klar, dass Auth0ra weit, weit weg ist davon, jetzt durch diese Entscheidung irgendwie ja, sagen wir mal, von der Bildfläche verschwunden zu sein. Im Gegenteil, das Ganze scheint jetzt in einer hitzigen Debatte aufzugehen. Das Internet ist durchaus zweigeteilt. Ja? Also es gibt durchaus sehr, sehr viele H.264-Befürworter unter den Usern. Und natürlich auch sehr, sehr krasse Auth0ra-Befürworter. Dreimal dürft ihr raten, zu wem ich mich zähle. Auf jeden Fall ist es ganz klar, dass das auf jeden Fall für eine Diskussion sorgt. Und ja, man muss aber auch sehen, dass eben, und das ist meine Meinung, die H264-Befürworter eben davon ausgehen oder einfach nur jetzt, sagen wir mal, das Qualitätsmerkmal, das Verbreitungsmerkmal im Auge zu haben. Das Qualitätsmerkmal ist subjektiv. Da wird es immer wieder gezeigt, dass der Auxiara-Codec mindestens genauso gut ist wie der H264-Codec. In der neueren Version, wie gesagt, immer dazu sagen, in der neueren Version, wenn ihr alte Programme nehmt, wie zum Beispiel Handbrake, die eine alte Implementation haben, tut euch das gar nicht an, das ist furchtbar, das hat damit gar nichts mehr zu tun, ja, mit den neuen Codecs. Ich weiß nicht, was da bei den Entwicklern erstmal vorgeht, aber auf jeden Fall zum Beispiel Handbrake, da habe ich Testvideos codiert mit FFmpeg to Xiora. Und eben mit Handbrake. Der Unterschied ist riesengroß. Also teilweise bei Handbrake kann man ein kodiertes Video nicht mal mehr anschauen, so schlimm ist das. Ja, furchtbar. Und das bei einer relativ hohen Bitrate. Während es bei FFmpeg to Theora schon bei relativ geringen Bitraten sehr, sehr schön wird, das Bild. Ja. Also, ich weiß nicht, was da los ist, aber ich denke mal einfach, dass da bei Handbrake einfach ein veralteter Codec installiert wurde. Ich schätze mal der 1.0, ich kann es nicht genau sagen. Okay, aber auf jeden Fall, dieses Format Auxiora ist auch schon einigermaßen verbreitet und es gibt auch schon etliche Webseiten, die Auc mit HTML5 gekapselt haben und benutzen. Insofern sollte man sich wirklich überlegen, ob dass der richtige Weg ist. Aber um bei den Benutzern zu bleiben, die Benutzer haben eben da keine Probleme, jetzt erstmal zu sagen, ja, was interessiert mich Theora, was interessiert mich die Diskussion über H264, ich will das Ding anzeigen und fertig. Ja, das ist aber eben genau die Haltung, die dann eben in Zukunft dafür sorgen könnte, unter Umständen, dass man ganz schön, auch als Privatkunde, auch die Leute, die das jetzt nicht interessiert, ganz schön zur Kasse gebeten werden. Ja, sowohl von den Webseitenbetreibern, die ja dann auch ihre Lizenzkosten decken müssen, als auch von den Firmen, die eben die Encoder vertreiben. Und denkt da nicht, ja, es gibt ja freie Programme und die werden auch frei bleiben und die kann ich mir auch immer wiederholen und die gehen ja auch nicht weg. Wenn ich die erstmal habe, ja, zum Beispiel eben das viel gerühmte VLC. Ja, und da muss man sagen, dank diesen proprietären Codecs, dank diesen unfreien ja, Codecs, ist VLC mehr oder minder eine Grauzone. Ja. Von einer legalen Software kann man direkt so nicht sprechen. Ja, denn es werden Codecs benutzt, die in vielen Ländern eben geschützt sind und die dürften in dieser Form nicht verwendet werden, weil VLC Videolan eben keine Lizenzgebühren zahlt. Das kommt daher, weil die eben in Ländern der Erde tätig sind, bei denen es diese Softwarepatente bzw. diese Patente für diesen Codecs nicht, ja, nicht, ich will nicht sagen, nicht existieren, aber eben nicht durchgesetzt werden oder durchgesetzt werden können oder wie auch immer. Ja, also nicht jedes Land hat da seine gleiche Bestimmung. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel USA, Europa, wenn die dann sagen, okay, jetzt hier der private Einsatz von H264 ist eben jetzt nur noch gegen Bares zu machen, dann trifft das alle Länder, die eben von diesen Patenten berührt werden, aber ein Land, das eben nicht von diesen Patenten berührt wird, weil es eben diese Patentrechte nicht anerkennt, dessen Benutzer werden natürlich nicht davon betroffen sein, dessen Firmen auch nicht. Ja. Ich sag aber mal so, es hat einen Grund, warum viele Linux-Distributionen nicht mit MP3-Codec ausgeliefert werden. Ja, ganz richtig. Man kann mit diesen Distributionen nicht einfach so MP3s abspielen. Warum? MP3 ist ein patentbehaftetes Format, ja, im Gegensatz zu Ogg Vorbis, das ist ein freies Audioformat, das dürftet ihr mittlerweile wissen. Ja, und somit ist es nicht einfach so möglich für einen Anbieter, jetzt hier was zu implementieren, vor allem nicht ein Encoder. ohne dass er Lizenzgebühren zahlt. Würde er allerdings Lizenzgebühren zahlen, tja, dann hätte er jede Menge Ausgaben, wenn man mal sieht, wie oft so eine Linux-Distribution runtergeladen wird. Das geht dann, würden wahrscheinlich die Lizenzausgaben schon in die Millionen gehen. Ja. Und das geht natürlich nicht. Ja, und deswegen muss man zum eigenen Schutz von diesen Distributionen eben diesen Codec rausnehmen. Gleichzeitig ist es natürlich kein Problem, das runterzuladen. Aber dann lest mal die Disclaimer, die da drin stehen. Lest mal die AGBs oder die AGB oder die eben die Bedingungen, wenn ihr das runterlädt. Da steht, je nach Gesetzgebung des Landes, in dem man diese Software installiert, kann diese illegal sein. Und auf Deutsch gesagt, ich denke, dass schon allein aus diesem Grund, ja, so gut wie jeder illegale Software auf seinem Rechner hat, ja, weil er einfach nicht weiß oder wissen will, dass es eigentlich so gar nicht möglich ist, diese Bestimmungen einzuhalten mit diesen unfreien Codex, wenn man denn das überhaupt sehen will. Und MP3 ist eben da sehr locker verteilt worden am Anfang, und dann kamen eben die betreffenden Stellen und sagen, so, jetzt ist Schluss damit, ja. Weil jetzt ist das Format, das haben sie natürlich nicht gesagt, aber das haben sie sich wahrscheinlich gedacht, jetzt ist das Format weit verbreitet, niemand kann mehr ohne, so, jetzt können wir auch Geld dafür verlangen. Ja? So. Ganz einfach. Das verstehe ich unter trojanische Patente. Und H264, bei denen sieht es doch irgendwo genauso aus. Ja? Da werden jetzt die Lizenzen werden jetzt rausgehauen, die Benutzung wird größtenteils freigegeben und alle denken, oh, super, toll, jetzt habe ich einen geilen Codec und der ist auch noch vollkommen kostenlos. Ja, fragt sich nur, wie lang der noch kostenlos ist, und fragt sich nur, inwiefern der sich mit den Bestimmungen dann auch mit in dem eigenen Land deckt. Und da muss man schon einen guten Rechtsberater haben, um das halt dann rauszukriegen, ja, wie das aussieht, ob diese Sachen dann auch tatsächlich legal einzusetzen sind oder nicht. Ja, so sieht das Ganze aus. Und deswegen sagt eben Mozilla, hier bei uns gibt es nichts mit patentbehafteten Formaten im Videobereich, und deswegen implementieren wir das nicht und setzen voll und ganz auf Auxiora. So, das alles wird hier, wie gesagt, in diesem Artikel sehr, sehr gut ausgeführt und erklärt. Wer also des Englischen mächtig ist, dem empfehle ich auf jeden Fall mal in den Artikel reinzuschauen. Ich habe, wie gesagt, diesen Artikel auch verlinkt, und das wird sich auf jeden Fall lohnen, da mal reinzugucken, wenn man bedenkt, dass der gute Mann eben eine hohe Position hat bei Mozilla. Hat mich das wirklich schon, also sehr positiv gestimmt, dass sich da Mozilla jetzt da richtig aufbäumt dagegen und eben nicht nachgibt, trotz YouTube und Vimeo. Ja. Und ich sag eben mal, die Alternative ist Dailymotion. Ja. Dailymotion, das ist die Alternative. Wer Auxiora Encoder sucht, auch da habe ich ein paar verlinkt im Artikel. Das ist zum Beispiel der FFmpeg to Auxiora. Für alle Systeme gibt es den. Dann den FFcoder für Windows. Das Programm ist super für Windows. Ja, auch das ist ein Crossover-Converter. Was ein Wort. Und für den Mac gibt es auf jeden Fall auch das XifQT. Das ist ein QuickTime-Plugin, und damit kann man aus allen QuickTime-Applikationen einfach Auxiora-Videos abspeichern. Auch das ist eine schöne Geschichte. Ja, also so viel zu diesem Thema Auxiora in Videos. Also voll Power dagegen gehen, ja, nicht klein beigeben. Im Gegenteil, jetzt erst recht, und auch das mache ich, hätte dabei fast mit der Hand auf den Tisch geschlagen, dass das Mikrofon umgekippt wäre. auch das muss man sagen, man selbst kann auch Auxiora einsetzen. Was hält einem davon ab? Man kodiert sein Video in Octheora, lädt es hoch, zum Beispiel auf seine Webseite, ja, macht eine kleine HTML5-Einbindung und schon ist das Video im Netz und als Octheora mit jedem Browser außer Safari zu sehen. Ja, also was will man mehr? Super Sache. Und ja, damit hat sich. Und je mehr Leute das auch machen, desto besser ist das für das Format. Und ja, was bleibt sonst noch? Ich selbst mache jetzt also wirklich zum Trotz alles mit OcVorbis und OcTheora. Ja. Das heißt, ich werde, oder ich mache jetzt gerade zum Beispiel, während wir hier sprechen, meine Aufnahme, die habe ich ja mit dem HD-PVR gemacht. Und die werden im H264 abgespeichert. Furchtbar, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich habe die die Recording-Qualität etwas erhöht. Ja, also ich mache das jetzt fast lossless. Und kodiere danach mit dem FFmpeg to Theora das File eben in einer vernünftigen Dateigröße und habe das Video dann in OcTheora vorliegen. Sehr schön. Dauert eine Zeit lang, aber das ist mir wert. Ich habe dann ein gutes Gefühl. Ja, und das ist mir mehr wert als vielleicht ein bisschen Zeit, die das braucht. Die Qualität ist sehr, sehr, sehr gut. Puh. So, jetzt haben wir's und ich habe noch gar nicht hier das genau ausgeführt. Ich war ja schon eigentlich schon am Ende vom Thema, aber eins noch. Die Unterstützung für H264 ist natürlich ein Argument für eben diese User, die sich nicht weiter Gedanken machen darüber, was das bedeutet, unfreie Standards in HTML5 einzusetzen. Und ja, das eben jetzt viele Geräte H264 unterstützen, ist zwar durchaus positiv, nur man muss sich wirklich fragen, wo brauche ich das? Muss es unbedingt sein? Wer zum Beispiel seine Sachen am Computer anguckt, der braucht das nicht. Ja, für jeden Computer gibt es ein OcTheora Codec zum Runterladen, ja, und die meisten Player können das sowieso schon. Und ja gut, was soll's? Da ist es gar nicht so schlimm. Klar, wenn es an tragbare Geräte geht, wird es schon etwas schwieriger. Aber immerhin zum Beispiel die Android-Handys können auch Audio-Files abspielen. Ja. Und die Hardware-Unterstützung ist zwar eine Sache für Spiele. Ja, das ist eine gute Geschichte, aber auch hier muss nicht unbedingt heutzutage ein Hardware, also die Hardware muss nicht unbedingt auch direkt unterstützen. Die übrige Hardware ist heutzutage absolut ausreichend für ein OcTheora-File in Bildschirmgröße, also Fullscreen abzuspielen, ja, ohne Problem. Ja, auch das ist ja eine Geschichte, die immer gern wieder angeführt wird. Also wer wirklich noch einen Rechner hat, der Probleme hat, ohne Hardware-Unterstützung ein Video-Fullscreen abzuspielen, der sollte sich einen schnelleren Rechner holen, muss ich auch sagen, ja, ganz klar. Aber das ist auch äußerst selten. Also ich kenne bisher nur ganz alte Dinger, ja. Also ich habe auch hier mit der jetzt gerade encoded hier bei mir, das ist ein alter AMD Dual mit, ich glaube, 2 GHz, ja, ich glaube, 2 GHz hat er, genau. Und eine lächerliche Grafikkarte, 6600er Nvidia, also schon von vorgestern. Und der kann bei 1280 mal 1024 ohne Probleme Fullscreen Videos, auch 720p Format, dann abspielen, ja. Ist ja sogar noch weniger als das 1280 mal 1024. Kann also ohne Probleme abspielen. Ja. Kein Thema und ohne Ruckelkram und so weiter. Ja, gut, damit will ich es jetzt auch mal bewenden lassen. Die Hetztirade gegen Apple erfolgt, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe. Das ist jetzt gemein, das ist keine Hetztirade, es ist einfach aber mal Sachen, die gesagt werden müssen. Und ich werde mir am Mittwoch das Ganze angucken, was Apple da vorstellt. Meine Erwartungen sind aber auf null. Ja, und aber das dazu dann alles in der nächsten Wochensicht. Und ein Thema bleibt noch, das hat mich auch ja, fast traurig gemacht. Und zwar Passwörter knacken, ja, das braucht man wohl nicht mehr. In einem Artikel von Read-Write-Web wurde jetzt veröffentlicht die meistbenutzten Passwörter, die Top 20 der meistbenutzten Passwörter. Und ihr glaubt's nicht, ja. Also, ich sag mal so, vielleicht kennen einige von euch den Film Hackers, ja. Und dort wurde ja dargelegt, ja, mehrfach in dem Film, dass die meistbenutzten Passwörter, ja, Love, Sex, Secret und Gott sind. Ja. Das war irgendwie auch irgendwie logisch, ja. Aber offenbar hat man in dem Film dann den Leuten, den normalen Benutzern, doch etwas zu viel zugetraut. Denn so komplizierte Passwörter nehmen die gar nicht. Ja, es ist unglaublich. Das meistbenutzte Passwort, ja, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das zweithäufigst benutzte Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5. Und das erinnert mich doch gleich wieder an Spaceballs, ja. Wie lautet die Kombination Ihres Koffers? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wahnsinnig, super geheim. Ja, irre. Dann auf Platz Nummer 3 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es gibt es nicht. Und auf Platz 4 ist Password. Also, naja, wie gesagt, also da haben die bei Hackers wohl ein bisschen die User überschätzt in der Intelligenz. Ja. Unfassbar, Leute! Also, jetzt sag mal ernst, kennt ihr Leute, die sollen Passwort benutzen? Wisst ihr das? Ich meine, die werden es euch vielleicht nicht verraten, aber gehen die davon aus, dass die so schlecht sind, die Passwörter, dass die sowieso keiner probiert zu knacken, weil niemand glaubt, dass jemand 1, 2, 3, 4, 5 als Passwort nimmt oder Password als Passwort? Also, das ist ja wohl. Oder was steckt da denn? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, was da in den Neuen vorgeht, ja. Unglaublich. Ich habe ja irgendwo gelacht da, ja. Das ist aber traurig. Ey, Leute, bitte, seid lieb zu Hackern, ja. Nimmt wenigstens ein etwas kompliziertere Passwörter, weil das macht doch echt keinen Spaß mehr, solche Accounts zu hacken, ja, wenn ihr solche Passwörter habt. Also wirklich. Nee, komm, das sind keine Passwörter. Das sind Einladungen, ja. Hacker brauchen Herausforderungen. Keine freien Zugänge auf Accounts. Mann, das macht doch keinen Spaß mehr. Unglaublich. Ja, Read-Write-Web hat das tatsächlich hier in dem Artikel ausgeführt und die sind auch relativ schockiert. 32 Millionen Passwörter. Wurden da gescannt, ja. Was weiß ich, wo die das her haben? Wie haben die eigentlich Passwörter gescannt, ne? Auch mal eine interessante Geschichte, wäre das zu erfahren, wie die es gemacht haben, ne? Da steht, der Report wurde von der Datensicherheitsfirma Imperva veröffentlicht, ja, und hat mit, also wirklich Real World Data gearbeitet, ja, und 32 Millionen Passwörter sind da eben benutzt worden dafür oder gescannt worden dafür und das ist ja krass. Das ist ja echt krass. Also die Passwörter wurden übrigens aus einer Liste entnommen, die letzten Monate im Internet aufgetaucht sind, nachdem sie von RockYouCom gestohlen wurden. Was ist denn das für ein Report? Das ist ja grausam. Okay, ein Report von gestohlenen Passwörtern machen, das war nicht schlecht. Ja, aber man kriegt da wirklich doch mal Einblicke, weil das 32 Millionen Passwörter, das sind schon ziemlich viele. Und das verschafft einem auch mal einen Einblick so in die Denkweise von Otto-Normal-User. Und ich kann da irgendwo verstehen, dass die Firmen diese total nervigen Sachen einsetzen. Also diese Programme, die überprüfen, wenn man ein neues Passwort eingeben muss. Und man muss dann alle 2 Wochen ein neues Passwort eingeben, manchmal auch einen Monat. Und da muss man ein neues Passwort auswählen. Und dann geht sowas wie 1, 2, 3, 4, 5 gar nicht. Und auch das Passwort, das man zuletzt hatte, kann man nicht einfach nochmal nehmen oder einfach nur leicht abwandeln. Ja? Oder abcde. Sowas geht dann bei dem Programm nicht. Das nervt mich natürlich, ja. Vor allem, wenn ich das letztgenutzte Passwort nicht habe, nicht mehr nehmen kann, ja, ist es auch dumm. Man wird gezwungen, halt die Passwörter zu ändern. Im Abstand dann von 14 Tagen oder so. Und das ist eigentlich blöd, wenn man nämlich mal wirklich ein gutes Passwort hat. Ja, ein richtig gutes Passwort. Ja, 20 Stellen, wilde Zahlen, Kolonnen mit Buchstabenkombinationen, dann kann man sich das endlich merken, ja. Merkt man sich das auswendig in aufwendigen Verfahren, ja, die Stunden und Tage lang dauern. Ja, und dann hat man das Passwort verinnerlicht und jetzt soll man wieder ein neues nehmen. Schade. Ja, das führt dann dazu, dass in den Firmen dann Unmengen an Zettel rumliegen mit Passwörter drauf. Ja. Man schreibt sich das dann auf, damit man es ja nicht vergisst. Heftet es dann an den Monitor, legt es unter das Mauspad, tut es in seine Schublade. Oder ja, sonst wohin, und ja, das ist dann sehr, sehr sicher. Also auch das ist sehr fraglich, ob das wirklich zur Sicherheit beiträgt, solche Programme. Aber immerhin, ich kann es aus dem Grund verstehen, dass man da diese Kontrolle drin hat, dass man eben solche Passwörter nicht nehmen kann. Ich meine, wer glaubt es dann, dass man solche Passwörter nutzen kann? Das gibt's nicht. Man könnte noch weitergehen, ja. An Platz 5 ist immerhin noch I Love You. Platz 6 ist Princess. Und Platz 7 ist, na, man muss ja bedenken, auf rockyou.com hat es immerhin das Passwort rockyou auf Platz 7 geschafft. Platz 8 ist dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Platz 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und auf Platz 10 ist ABC 1, 2, 3. Uhuhui. Nein, das gibt's ja gar nicht. Das kann nun alles nicht wahr sein. Nein, nein, nein. Naja, dann halt jede Menge Namen sind noch drin, ja. Nicole, Daniel, Babygirl. Babygirl ist auf Platz 13. Hallo? Soldat? Herrschaftszeiten. Auf Platz 20 ist übrigens noch QWERTY. Ja. Scheint also dann auszusagen, aus welcher Gegend die meisten User dort dann kommen. Aus den USA oder Rest der Welt. Jedenfalls sind aus Deutschland, weil die haben Kuverts. Gut. So, nachdem ich jetzt auch noch euch das gelehrt habe, was ihr sowieso schon wisst, ja. Wuhu. Bin ich jetzt mit meinen Nerven schon fast am Ende und mit meinem Podcast auch. Und jetzt vergesse ich mal nicht, das Outro einzuspielen. Juhu! Ich hab's nicht vergessen! Ja, und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht euch auf was gefasst. Wenn ihr Apple-Fans seid, überspringt einfach die nächste Folge. Oder ihr kriegt einen Anfall. Trotzdem bis dahin, viel Spaß, bleibt gesund, halt die Ohren steif. Bis denn, tschüss.